Hatten nicht die Römer bei der Verfolgung der Christen, die Perser, die die Babylonier vernichteten, die Araber, die in Persien einfielen, die Mohammedaner, die die Hindus besiegten, die Spanier, die die Mauren und Mohammedaner ausrotteten, die Gerichte der Inquisition, die ungeheuerlichen Raubzüge des Kolonialismus, denen ganze Völker zum Opfer fielen, immer Anspruch erhoben auf gerechtes Wirken, auf Überlegenheit der einen Rasse oder Religion gegenüber der anderen, die den Untergang verdiente? Hatten die Mörder nicht stets gehandelt ohne Grausen, ohne Reue, ohne geringste Empfindlichkeit für die Leiden und Schmerzen der Unterworfenen? Waren sie nicht stets herbeigeeilt, um auszuführen, was die Cäsaren, die Könige und Fürsten, die Freibeuter, Wiedertäufer und paranoiden Abenteurer bis zu den Führern unserer Parteien ihnen befahlen? Waren sie nicht immer und überall bereit gewesen, Hunderttausende und Millionen auszutilgen, nicht weil sie sie hassten, sondern nur, weil es so sein musste? War dieses Wüten aus Überheblichkeit, abgesehen von den gewöhnlichen, zur Tagesordnung gehörenden Kriegen und den Liquidationen nach geglückten oder missglückten Revolutionen, nicht Bestandteil unseres Lebens? Konnte es uns da Wunder nehmen, dass auch die Juden nun seit dem Mittelalter Ketzer und Sündenböcke beseitigt werden sollten? Von einer Entwicklung im Sinn des Fortschritts könne nicht die Rede sein. Und auch von einem technischen Gewinn nur in geringem Grad. Es war umständlicher gewesen, die Verurteilten den Löwen vorzuwerfen, zu Brandfackeln zu machen, ihnen die Brust aufzuschneiden und das lebende Herz rauszureißen, sie zu pfählen, auf dem Rad zu zerstückeln, ihnen den Scheiterhaufen herzurichten, als sie mit dem Genickschuss oder mit dem Maschinengewehr zu erledigen. Es ging schneller jetzt, letzten Endes aber kam es aufs selbe raus. Ob es eine Woche oder einen Tag, ein paar Jahre oder einen Monat dauerte, bis man sich des Quantums entledigt hatte. »Und der Sinn«, sagte er, mit einem Winken der Hand, das die Notwendigkeit der Rückkehr andeutete, »dieses Tränkens der Erde mit Blut ist, dass die Herrscher ihre Gefolgschaft durch die gemeinsam begangenen Verbrechen noch fester an sich binden. Und wir arbeiteten uns jetzt an den Betonklötzen vorbei, wieder zum viereckigen Platz vor seinem Haus empor, haben wir in den letzten Jahren unterm Schatten der Menschenvertilgungen durch den einen Autokraten gestanden, so zählen wir nun«, sagte er vor seiner Haustür, ehe hinter der die Birken spiegelnden Glasscheibe verschwand, »was der andere an Mordtaten leistet und was alles Vorherige zu übertreffen scheint.« Dennoch war das Wesentliche nicht, dass da Mächte am Werk waren, Menschen in gewaltigen Mengen niederzumetzeln, sondern dass einige sich daran gemacht hatten, diesen Taten entgegenzuwirken. Und das Denkwürdige daran war wiederum nicht, dass sie kaum vernehmbar, dass sie so unscheinbar waren, sondern dass es sie überhaupt gab, dass sie den Verfolgungen entgangen, dass sie nicht in die Fallen geraten waren, dass sie sich miteinander verständigten und geheime Wege zueinander fanden, um gemeinsam zu planen. Das Ausschlaggebende war nicht, dass in diesem Augenblick Hunderte in eine Grube stürzten, denn damit waren sie schon nutzlos geworden, sondern dass einige wenige eine Organisation besaßen und kleine Zellen, die nun ausgebaut werden sollten. Das Wichtige, das alles Überschattende, war nicht das fortwährende Zerbersten und Zusammenbrechen, sondern die Anstrengung, mitten im Dröhnen, Geschrei und Röcheln auszuharren. Immer wieder mussten die Halden des Schutzes beiseite geräumt, winzige Bewegungsräume geschaffen werden. Und dies durfte, wenn die Lawinen zurückrollten, der Boden erzitterte, nie sinnlos erscheinen. Denn dann wäre das Vernichtende schon in dich eingedrungen, hätte dich schon in die Knie gezwungen. Es war notwendig, sich zu sagen, dass die Lage nie so günstig gewesen sei wie jetzt, dass keine Verluste den Sieg über den Feind aufhalten könnten. Doch der Vernunft als Leitfaden der Arbeit widersprach vieles. Seitdem er, der in seinem Quartier Svensson genannt wurde und dessen wahrer Name nur seinen nächsten Gefährten im Untergrund bekannt war, sich in der Stadt aufhielt, hat er sich mit den begangenen Fehlern auseinanderzusetzen. Dabei tat ein jeder, was in seinen Kräften stand. Die Mängel mussten hinzugerechnet werden, denn mit ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten waren sie, die sich hier verbargen, und sie, die im Land drüben aushielten, doch die einzigen, die sich aufgelehnt hatten, um den Gegner zu Fall zu bringen. Und sie waren bei jeder ihrer Bewegungen aufeinander angewiesen. Je enger aber der Kreis war, in dem sie sich befanden, desto schwieriger wurde es, miteinander auszukommen. Er, an seinem Tisch, im gedämpften Licht, das ihn die Papiere, die vor ihm lagen, kaum entziffern ließ, versuchte, den Zorn, den er seit der letzten Begegnung in sich trug, zu unterdrücken. Am Gaumen, in den Schläfen hatte er dieses dumpfe, schwere Gefühl, das ihn stets überkam, wenn ein Gespräch ergebnislos verlaufen war. Wie mit Blei war sein Kopf angefüllt, und nebenan schrie das Kind, gerieten die Stimmen heftig aneinander. Es machte ihn grimmig, dass er die Zimmertür nicht abschließen konnte. Er musste sich mit Dunst umhüllen, sogar Mundstück des ausgehöhlten Holzstücks erzeugte Qualm, der beißend schmeckte, ihn zum Husten brachte. Doch besessen paffte er weiter, bis es um ihn her im Zimmer schwelte. Er mühte sich, Worte zu finden, die darstellten und erklärten, dem Speicher seines Gehirns entfuhren Impulse, Buchstaben der Spitze des Anilinstifts, den er in den blassen Fingern hielt. Er sah, wie sich die ruckhaften Bewegungen des sehnigen Unterarms und der Hand fortpflanzten auf Striche, die zu Haken, Kringeln, Kurven und Zacken wurden. Und was er schrieb, kam ihm nicht anmaßend, nicht hochtrabend vor, selbst wenn er sich hier in seiner Abgeschiedenheit, im schummrigen Lichtkegel unterm Lampenschirm, an ein ganzes Volk wandte und dazu noch zu erwarten vorgab, dass es imstande sei, die Diktatur abzuwerfen und den Frieden zu erkämpfen. Die Worte, die ihm aus dem Kopf in die Hand und von der Hand durch den Stift aufs Papier flossen, mochten ihm noch so fremdartig erscheinen. Beim Lesen gab er ihnen doch Anteilnahme. Ja, fast begeistert zischte er sie zwischen den um die Pfeife zusammengebissenen Zähnen hervor. Was sich auf dem gelblichen Papier zu einem Aufruf fügte, war geprägt von übernommenen Gedanken. Seit Jahren hatte er die Sprache der Partei gehandhabt, Parolen und Resolutionen formuliert, in den Sitzungen des Zentralkomitees seine eigenen Überlegungen abgeschliffen und den ausgegebenen Richtlinien angepasst, hatte unterschieden zwischen dem, was für den internen Gebrauch und dem, was für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ohne die unmittelbare Kontrolle spürte er, wie er aus der Verantwortlichkeit, nun besonders korrekt den Direktiven zu folgen, in die beunruhigende, bis zum Schwindel anwachsende Versuchung geriet, persönlichen Erwägungen nachzugeben. Um vertreten zu können, dass ein Volk, das unter der brutalsten Gewalt stand und seit fast einem Jahrzehnt verbildet, entpolitisiert und verängstigt war, sich dieser Gewalt einmal widersetzen konnte, müssten zunächst Beweise für eine Veränderung des Denkvermögens erbracht werden. Und wie derartige Veränderungen möglich wären, ohne langwierige Aufklärungsarbeit. Und wenn es sich, was aus taktischen Gründen verschwiegen worden war, vielleicht bald offen aussprechen ließe, dass die Partei, trotz des Pakts, trotz des Freundschaftsabkommens, nie den Kampf gegen den Faschismus abgebrochen habe, so müsste auch dies bewiesen werden. Denn weder in den Jahren vor 33 noch während der Jahre im Exil hatte die Partei diesen Kampf erfolgreich geführt und eher mit Versäumnissen zu ihrer Niederlage beigetragen. Und wie könnte die Partei von sich behaupten, dass sie dem Volk zur Seite stehe, fristete sie doch ein Dasein in der Illegalität, war selber der Hilfeleistungen bedürftig. Musste nicht erst die Grundlage für eine neue Partei geschaffen, mit den früheren Irrtümern aufgeräumt und auf alles verzichtet werden, was außerhalb der Überprüfung des Erreichten und Erreichbaren lag? Er hatte Dimitrov davon überzeugt, dass ein solcher Aufbau jetzt, da sich die Anzeichen für eine Erweiterung des Kriegs im Osten vermehrten, dringend notwendig geworden sei. Die sowjetische Parteiführung aber wollte noch nicht mit dem deutschen Angriff rechnen und alles vermeiden, was die gegenwärtigen Beziehungen stören könnte. Ausgehend von der Gewissheit, dass diejenigen, die Handlungskraft im Land besaßen, zahlenmäßig noch zu wenige waren und dass es zur Niederschlagung des Terrors keinen anderen Weg gäbe als den militärischen, Kenntnis auch des Rückstands, der erst aufgeholt werden müsste, ehe die Sowjetunion sich als gerüstet betrachten könne für den entscheidenden Zusammenstoß, fand er sich mitten in jenem Streit, der Ende der 30er Jahre begonnen und seither eine Verschärfung erreicht hatte, in der es nur noch darum ging, das eigene Gewissen zu ersticken, einander zu überwachen und einzig die Meinung der höchsten Instanzen zuzulassen. In seinem Block aus Rauch, der jedoch im nächsten Augenblick schon von außen her aufgerissen werden konnte, dachte er an die Diskussionen in den Räumen der Komintern, draußen hinter den Fenstern die rötlichen, zinnengekrönten Mauern des Kreml, und an den Auftrag, der ihm anvertraut worden war und hier sogleich zu Misshelligkeiten geführt hatte. Welches Unterfangen, sich der nationalen Frage anzunehmen und diese zu einer den Parteiinteressen genehmen Regelung zu bringen, von einer Nation zu sprechen, die ihm, wie den übrigen Bevollmächtigten, kaum mehr bekannt war, die in jedem andere Vorstellungen weckte, Vorstellungen, die sich zu keiner Übereinstimmung bringen ließen. Unbeirrbare Meldegänger waren ins Land zu schicken, zuverlässige Lagebeschreibungen wurden benötigt, Auskünfte über die Gruppen, die sich im Ungewissen befanden. Ein ungeheures Massiv war das Land im Süden, in dem die noch aktiven Kader verschwanden, ein Massiv, in dem Tag und Nacht die Waffen schmieden, die Lügenmühlen lärmten, ein riesiges, stampfendes, zermalmendes, grauen verbreitendes Getriebe. Noch durfte er dorthin nicht reisen. Wie es ihm verwehrt worden war, nach Spanien zu fahren, weil er in Paris gebraucht wurde, so hatte er auch jetzt die Weisung erhalten, draußen zu bleiben, um von seinem Standort aus einen Überblick über die vorhandenen Stützpunkte zu gewinnen und die Kontakte für den Fall einer Offensive im Osten zu sichern. Der Druck am Gaumen in den Schläfen nahm zu. Er sah vor sich die Helfer, die ihm zur Verfügung standen. Schon bei der Erörterung, auf welche Weise die Verbindungen aufzunehmen waren, musste jedes Wort auf die Waagschale gelegt werden. Die Andeutung, dass er sich eine Erneuerung der Organisationsform vorstellte, hätte Misstrauen geweckt und zur sofortigen Anzeige geführt. Es war zu unterscheiden zwischen einem Bündnis mit oppositionellen Gruppierungen und einer gemeinsamen Front der Arbeiterparteien oder gar der Verschmelzung der Arbeiterbewegung zu einer Einheitspartei. Die Feststellung, dass die Partei endlich aus der Zeit der Zersplitterung Lehren ziehen müsse, dass dem Imperialismus nur mit einer einheitlichen Partei beizukommen wäre und dass beim Ausbleiben einer solchen Partei das Kapital wieder überlegen aus diesem Krieg hervorgehen würde, ließ sich nicht einmal im vertraulichen Gespräch äußern. Allzu sehr bestand die Komintern auf der Abgrenzung zwischen den beiden Parteien, als dass nicht die Initiative zur Wiederaufnahme enger Beziehungen als Verrat ausgelegt worden wäre. Die Gründung einer solchen Partei im Interesse aller Arbeitenden war gleichbedeutend mit seinem Streben nach Unabhängigkeit. Ein Würgen, eine Betäubung überkam ihn. Viele, deren Gedanken seinen Anschauungen entsprachen, waren liquidiert worden. Nichts anderes konnte die Partei jetzt sein als ein Außenposten der Führungsmacht, ohne die sie nicht existieren könnte. Und ohne ihre gesamte Arbeit auf deren Stärkung zu richten, könnte sie nie an Boden gewinnen. Er wisperte die Aktensprache, die Funktionärssprache. Dimitrov hatte ihm nahegelegt, bei der Kritik am schwedischen Abschnittsleiter nicht familiär zu werden. Deshalb nannte er ihn auch nur bei seinem Tarnnamen Arndt. Sein Widerpart im Zentralkomitee war nicht nur zur Rechenschaft zu ziehen für gescheiterte, weil übereilte Unternehmungen, sondern auch wegen nationalistischer Töne in Artikeln, die er für die Kominternzeitschrift verfasst hatte. Rosner, der Redakteur, hätte deren Unzulässigkeit erkennen müssen. Ihm aber konnte nicht mangelnde Aufmerksamkeit vorgeworfen werden. Leistung genug war es, seit anderthalb Jahren im Versteck das einzige noch wirksame Sprachrohr der Internationale zu verwalten. Während der Besuche bei dem Einsiedler, in der engen Kammer voller Bücher und Zeitungen, hatte er Vertrautheit gefunden. Bei der Schilderung des Einzugs der deutschen Truppen durchs Brandenburger Tor nach dem Sieg im Westen war Arndt zu einem Fürsprecher des Preußentums geworden. Prangerte er auch, wie es geboten war, den imperialistischen Krieg an, so konnte er doch seine Bewunderung für die militärische Ordnung, das taktfest dröhnende Marschieren der Kolonnen, nicht verhehlen. Wie ein Augenzeuge hatte er die verbissenen, finsteren Gesichter der Soldaten beschrieben, um dann ihre Erbitterung über eine Fortsetzung des Kriegs und ihre brüderliche Verbundenheit mit den ausländischen Zwangsarbeitern zu verkünden. Nichts aber war von den Arbeitern im Waffenrock zu erwarten. Sie folgten, wie 1914, 18, 39, dem Befehl, und eher warfen sie die Gewehre weg, als sie gegen ihre Beherrscher zu richten. Er strich die ersten Zeilen des für ein Flugblatt bestimmten Textes durch. Auch er war dem Wunschdenken, diesem in den Parteipostulaten immer wiederkehrenden Irrationalismus verfallen. Und vielleicht waren sie gerade deshalb so hart aneinander geraten, unfähig, sich auf alle Mittel der Strategie zu besinnen, sie auf ihren Nutzen hin zu untersuchen, zu verwerfen, was den Gegebenheiten nicht entsprach, auszuwählen, was gegenwärtig als ratsam hätte angesehen werden können. Er drückte die Hände um Stirn und Schläfen und mühte sich ab, trotz der nach all den Jahren der Rivalitäten um Ämter, der Fehden und am Zeichen des Selbsterhaltungstriebs brüchig gewordenen Beziehungen, einen Zugang zueinander zu finden. Da stand Arndt, weit zurückgelehnt, wie ein Brett. Wie konnte er sich so halten? Und schnellte dann aus der Schräge nach vorn, den unsteten, grünlich-blauen Blick auf ihn gerichtet. Es solle ihm keiner von draußen kommen und Vorschriften machen. Niemand kenne die Lage in Deutschland wie er. Und hatte dieser sich ihm mit seinen Ausflüchten und Attacken gezeigt, so musste der andere, der sich Stahlmann nannte, daran gehindert werden, Beweise zu erbringen für den heroischen Ruhm, der ihm, dem Partisanenführer, seit dem Krieg in Spanien anhaftete. Bei aller Abneigung gegen dreiste Mutproben, vor allem wenn einer sie abgab, dem die Verwaltung der Parteikasse, die Betreuung der im Untergrund Lebenden oblag, war ihm der Kommandant, der jeden Trupp an der Front zusammenhielt, nur nicht imstande war, einen vernünftigen Satz aufs Papier zu bringen, doch lieber als der bisherige Organisator, der mit ihm konkurriert hatte um einen Sitz im Politbüro, bis dieses aufgelöst worden war. In Rosners Stube, deren Fenster hinter der geblümten Gardine halb geöffnet war, das Chilpen der Spatzen aus dem Efeu rings um den Hof einließ, hatte es ein entspanntes Zwiegespräch gegeben, fast ohne Andeutung der Konflikte, die seine Arbeit belasteten, doch unverhohlen, wenn es um die gemeinsam in Moskau verbrachte Zeit ging. Dass man sich langsam einander näherte, nicht um einander auszuhorchen, sondern um einander das Vorhandensein quälender Fragen zu bestätigen, gehörte zur Umgangsform. Und Rosner war lange genug in der Komintern zu Hause gewesen, um jenes aus kaum merkbaren Anspielungen bestehende Idiom zu beherrschen, mit dem die Eingeweihten es verstanden, sich der Beschuldigung abweichender Ansichten zu entziehen. Stahlmann, den er zumeist im Freien traf, weil es ihm in Zimmern zu eng war, weil er auf einem Auslaufraum bestand, wo sich Späher leichter erkennen lassen, kam unternehmungslustig zu den Treffpunkten geschlendert, zog ihn mit ins Stadtzentrum, vor die modischen Läden, deren Schaufenster er bestaunte, war schwer davon abzubringen, durch das große Warenhaus an der Hammengatter zu streunen, und zeigte sich enttäuscht, wenn er seinen Begleiter nicht einladen durfte in eins der Restaurants, in denen Vertreter des Geschäftswesens und der Regierung aus- und eingingen. Diese Lokale, die zu besuchen ihm die reichliche Versorgung mit Lebensmittelkarten erlaubte, waren in seinen Augen Teil der wilden, abenteuerlichen Landschaft der Stadt. Und er war gewiss, dass er mit seinem mächtigen Haupt, der dunklen, leicht ergrauten Mähne, den breiten, massiven Schultern, dort, wo das Gedränge am größten war, weniger auffallen würde als in einer der öden Parkanlagen, die es den Reisenden aus Moskau trieb. Doch wäre er, mit seinem tollkühnen Wesen, er, der bis zum letzten Atemzug kämpfen würde, um die Partei zu retten, geeignet, fragte er sich, in Berlin ein neues Zentrum der Partei aufzubauen? Würde dafür nicht eher ein unscheinbarer, zurückhaltender Taktiker gebraucht? Und er nickte, bestätigte sich, dass nur einer von seiner Art eine solche Mission übernehmen könne. Doch nun war ihm die Beaufsichtigung der Abschnittsleitung übertragen worden. Er war, gestützt von Dimitrov und Pieck, Arndt in die Quere gekommen, der jedoch immer noch Verbündete im Zentralkomitee besaß, weshalb er auch ein paar Unbedachtsamkeiten zugeben konnte, um sich gleich daran zu machen, nach Fehlern in der Planung des Abgesandten zu suchen. Aus den Papierstößen, die abseits lagen, zog er die Zettel mit den Informationen über die mutmaßlich bestehenden Parteizellen, schob sie ins Rund des Lichts und begann aus verschlüsselten Namen und Daten einen Grundriss zusammenzustellen, der bei den kommenden Aktionen verwendet werden sollte. Auf den Kopf des großen Blatts schrieb er sein Pseudonym, Funk, und schloss es ein in einen mit dem Lineal gezogenen Kasten. Von hier aus ließ er ein Bündel von Strichen strahlenförmig nach unten weisen. Er reihte die seit einem Jahr vorgenommenen Versuche aneinander, umrahmte jeden einzelnen. März 1940 waren Immerlich, in der Zeichnung Ernst genannt, und Hallmeier mit dem Decknamen Walter nach Kopenhagen gekommen. Ihre Weiterreise wurde durch die Okkupation verzögert. Auch von diesen Vierecken gingen Linien aus. Hallmeier war im Juni auf einem dänischen Fischerboot nach Kiel geschmuggelt worden. In Berlin hat er den Platz von Gall eingenommen, der beauftragt mit der Bildung einer Parteizentrale im Dezember 1939 verhaftet worden war. Er sah vor sich das runde, offene Gesicht Galls, dem er häufig auf illegalen Fahrten durch Deutschland, in Paris, in Prag begegnet war. Neben Gall, dem Dreher, war Nelte, auch er Metallarbeiter, der Jahre im Gefängnis trotz Folter überstanden hatte, an der Leitung der Partei beteiligt gewesen. Zusammen mit Gall war er festgenommen worden. Er sah seinen Blick aus tiefliegenden Augen unter dem hohen, zerbuchteten, fast kahlen Schädel vor sich. Von beiden ging der Hinweis auf einen größeren Kasten aus, in den ihr Geschick einzutragen war. Hallmeier, Rohrleger, struppiges Haar, abstehende Ohren, gefasst am 24. August 1940. Auch von ihm aus der Strich zum Geviert, das das Zuchthaus Plötzensee darstellte. Emmerlich war im Juli auf dem Landweg über die friesländische Grenze unnötige Gefährdung nach Flensburg und von dort nach Berlin gekommen, wo er in einer Gruppe mit Steffelbauer, Gloger und Grünberg arbeitete. Steffelbauer war ihm, dem Schreiber, noch aus Berlin bekannt. Der Ältere, mit dem bedächtigen Wesen, dem kleinen Schnurrbart, dem Kneifer, hatte unterrichtet in Schulen am Wedding und in Oberschöneweide. Die Wohnung des in geordneten Verhältnissen lebenden Beamten war während vieler Jahre Anlaufstelle für die Emissäre gewesen. Gleichzeitig mit Emmerlichs Reise war Schmeer, als Harry bezeichnet, auf dem schwedischen Frachter Nestor von Göteborg nach Bremen eingeschleust worden. Nichts war über seinen Verbleib in Erfahrung zu bringen gewesen. Wiatrek, genannt Weber, Mitglied des Zentralkomitees, hielt sich seit dem Frühjahr 1940 illegal in Kopenhagen auf, wartete auf die Möglichkeit einer Ausreise. Von Arndt vorgebrachte Bezichtigung, er sei von der Parteilinie abgewichen, habe sein Missfallen am Pakt geäußert. Welter mit dem Namen Jakob, der nächste in der oberen Reihe, hätte seine Reise im April 40 vornehmen sollen. Die schwedische Polizei aber hatte ihn aufgespürt und interniert im Lager Langmora. Er plante die Befreiung Welters, den er von den Wahlkämpfen im Saargebiet her kannte. Vor ihm dessen Kopf, wie gemeißelt, die Züge hart geschliffen. Er wäre mit seiner Ausdauer und Tapferkeit dem Auftrag gewachsen. Befürchtung nur, was mit seiner in Deutschland zurückgebliebenen Familie geschehen würde, wenn man ihn griffe. Er wusste, wie er an seinen Eltern und Geschwistern, seiner Frau, seinem kleinen Sohn hing. Es folgte Henke, namens Sven, der Anfang August auf dem Frachtschiff Fredmann unter der Obhut des schwedischen Seemanns Wallström nach Lübeck gebracht worden war. Fast einen Monat hatte er sich in Berlin aufgehalten. Ein umfangreiches Rechteck sollte Berlin darstellen. Langsam füllte es sich mit dem Brodeln der Straßen, Häuser, Plätze, Bahnhöfe, Gewässer entstanden. Ehe die Bilder überhand nahmen, schrieb er, leicht zitternd vor Anspannung, Chiffren hinein, die verbürgt waren. Henke, dem die Rückkehr nach Schweden im September gelungen war, hatte ihm Auskünfte über die noch aktiven Kader vermittelt. Urich, von Beruf Feinmechaniker, etwa gleichaltrig mit ihm, dem Schreiber. Er erinnerte sich an seine Freundlichkeit, Offenheit. Hat im Sommer 36 nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Luckau mit der Organisation von Betriebszellen begonnen. Sevkov, der Maschinenbauer, war nach 5 Jahren in Fuhlsbüttel und Dachau im Juni 39 zu ihm gestoßen. In der AEG-Turbinenfabrik im Kabelwerk Oberspree bei Osram, Siemens, der Bamag und den Brandenburgischen Motorenwerken standen neben ihren nächsten Vertrauten, den Arbeitern und Arbeiterinnen Mett, Plön, Rietze, Siedentopf, Schmirgal und Tügör, auch sozialdemokratische Gewerkschafter. Von einem solchen, Tom Schick, verliefen Verbindungslinien zu führenden Sozialdemokraten. Er setzte die Zeichen für sie, die für die Aktionseinheit wirkten. Leber, ehemaliger Abgeordneter im Reichstag, 4 Jahre im Gefängnis Wolfenbüttel und in den Konzentrationslagern Esterwegen und Sachsenhausen. Haubach, kämpfend schon gegen den Kapp-Putsch, Antimilitarist, 2,5 Jahre in Esterwegen. Leuschner, einmal Innenminister in Hessen, 1 Jahr im Zuchthaus Rockenburg und in den Lagern Bürgermoor und Lichtenburg. Reichwein, ihn hat er gekannt als Leiter der Volkshochschule in Jena, war jetzt tätig an den staatlichen Museen in Berlin. Und andere, wie Maas und Mierendorf. Auch Sieg, dem Lehrer und Journalisten, war in Berlin begegnet, hatte für die Rote Fahne geschrieben, bereitete jetzt ein Untergrundblatt vor, für das er ihm Material schicken wollte und dessen Titel »Die innere Front« er bestimmt hatte. Sie alle lebten legal in der Stadt. Zu ihnen gehörten Kuckhoff, früher Spielleiter am Staatstheater, Küchenmeister, als Matrose 1918 schon der Partei beigetreten, Ende der 20er Jahre ausgeschlossen, dann wieder für die Partei arbeitend, lungenkrank zurückgekehrt aus dem Lager Sonnenburg, wo er 9 Monate gefangen gewesen war. Harnack, der Nationalökonom, mit dem er über sowjetische Planwirtschaft diskutiert hatte. Deutlicher aber waren ihm noch Gespräche mit dessen Frau, englische Literaturwissenschaftlerin, über Gedichte von Goethe. Gutdorf, Sprachforscher, körperlich gebrechlich, nach 5 Jahren in Zuchthäusern und Lagern, und erhielt engsten Kontakt mit der Gestalt im Zentrum des Netzes, die Funk nur mit einem Stern bezeichnen konnte, und von der sich die Fäden in die Ministerien, ins Oberkommando, zu Diplomaten, hohen Offizieren erstreckten. Dass es Beziehungen über die Parteigrenzen hinweg, dass es Ansätze zur gemeinsamen Front gab, war, nach Henkes Bericht, das Ermutigende gewesen. Die Frage aber blieb, von welchem Ausmaß der Gedanke der Einheit war. Dürr und nichtssagend war dieses Gespinst von Linien und Knoten im Vergleich zu dem siedenden Organismus der Stadt. Schematisch waren seine Vorstellungen gewesen von den Agierenden, an denen doch alles hing, was es an Möglichkeiten gab. Nichts anderes war ihm zu ihnen eingefallen, als was eine Charakteristik in 2 Zeilen zu besagen vermochte. Durch die Ärmlichkeit der Reihen und Verknüpfungen aber drangen diese Gesichter hindurch. Auch wenn ihre Züge oft kaum erkennbar waren, gehörten sie doch jenen, die zu den überlebenden Besten zu rechnen waren. Henkes Eindrücke widersprachen der Annahme einer Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung, wie Arndt sie vorbrachte. War es nun die Hoffnung auf eine nahe bevorstehende innere Umwälzung gewesen, fragte er sich, die ihn dazu verleitet hatte, Reisewege vorzuschlagen, deren Sicherheit nicht überprüft worden war, und Henke Adressen zu empfehlen, die mit Gewissheit unter der Kontrolle des Feinds standen. Doch wie hätte er jede Einzelheit voraussehen können, beim Fehlen fester Unterkünfte, bei der Unzuverlässigkeit aller Meldungen und dem unberechenbaren Verhalten von Boten und Helfern? In Gedanken aber trat er schon wieder in einen Disput mit dem zerfließenden Arndt, warf ihm vor, dass er Henke aufgetragen hatte, Scholz zu besuchen, der nach seiner Verhaftung vielleicht zum Überläufer geworden war. Und warum, fragte er, hatte er Henke nicht davon abgeraten, mit seiner Freundin zusammenzutreffen, dadurch angenommen werden konnte, dass auch sie beobachtet wurde? Dann aber, im Gedanken an das Gespräch mit Henke im Vanadispark, beeindruckt von der Ruhe, mit der dieser, der ihm seit langem nahestand, von seinen Erlebnissen erzählte, erwog er aufs Neue, ob überhaupt etwas berechnet werden konnte. Ob es nicht nur jene Vorsichtsmaßnahmen gäbe, die vom Einzelnen im jeweiligen Augenblick getroffen und die einzig seinem Gespür und seiner Geistesgegenwart überlassen werden mussten. Das Berlin, in das Henke sich im Spätsommer 40 versetzt hatte, schob sich, während sie nebeneinander gingen, um die verschneiten Wege und die Badeanstalt, die mit ihren undurchsichtigen gläsernen Wänden wie ein Eisblock am Felsrücken lag. Der straffe, gewandte, gepflegt wirkende Sprecher, unvorstellbar, dass er die Reisen hin und zurück im Schraubentunnel des Frachtschiffs zurückgelegt hatte, gab seine Eindrücke von der Stadt wieder, und zugleich erinnerten die rodelnden Kinder den Zuhörenden an Moskau. Moskau aber, diese Wahrnehmung kam wie ein Stoß, war unendlich weit entfernt. Er war in Stockholm. Unterhalb des Parks führte eine breite Straße auf einen See zu, und über ihnen, auf der Kuppe des Hügels, hinter den kahlen Bäumen, erhob sich ein kastellartiger Bau mit vier gedrungenen Ecktürmen, das Wasserwerk, wie Henke sagte. Im christlichen Hospiz, Albrechtstraße, nähe Bahnhof Friedrichstraße, habe er die ersten Nächte verbracht, als ihm noch kein Quartier zugeteilt worden war. Mahlzeiten bei Aschinger, unter der Eisenbahnbrücke, stehend am runden Tisch, Würstchen und Kartoffelsalat aus dem Automaten, Ellbogen an Ellbogen mit Arbeitern, Angestellten, Uniformierten, eingekeilt zwischen denen, die seine Verfolger waren, ohne dass sie ihn erkannt hätten. Diese Gelassenheit bei höchster Fluchtbereitschaft, diese Furcht, er müsse sich durch fremdartiges Aussehen verraten, übertrug sich auf den Begleiter, vermischte sich mit seinen eigenen Reiseerlebnissen tief im Bereich des Gegners. Henke hatte Abwesenheit, Müdigkeit vorgetäuscht, wenn jemand ihn ansprach. Nachtschicht, nur schnell etwas Senf auf die Wurst, noch einen Schluck Bier, dann weg, mach's gut. Die dicken, zweistöckigen Omnibusse polterten vorbei. Er gewöhnte sich dann schnell. Ja, manchmal kam die Gewöhnung zu schnell. Man glaubte sich sicher, man glitt hinein in die Sprache. Man war doch von hier, war zu Hause im Dialekt, schreckte dann auf, als habe man einen anderen aus sich sprechen hören. Diese Spaltung war gefährlich. Man musste immer beobachten, durfte nicht eine Sekunde vergessen, dass man auf Horchposten war, wie die Kinder dort im Schnee, musste man sich vorwärts stoßen. Dann mühelos, geübt, zu blitzschnellen Wendungen bereit, den Weg hinab. In einer Laubenkolonie in Rummelsburg traf er Scholz an, fragte ihn nach Schmeer und Hallmeier. Schmeer halte sich, nachdem er bemerkt habe, dass man ihn beschatte, außerhalb der Stadt auf. Doch eine Deckadresse wurde ihm gegeben, von wo aus er Zugang zu Hallmeier und Emmerlich finden könne. Sofortiger Wechsel der Verstecke, als er Scholz, der während der Haft schwer gefoltert worden war, als Vermittler genannt hatte. Tagelanges Lauern auf die Freundin. Begegnung schließlich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, Ecke Mohrenstraße, Charlottenstraße. Bestürzung. Entsetzen. Er müsse sofort verschwinden. Sie sei verhört worden. Man habe ihr Schmeers Foto vorgelegt. Sie gefragt, ob sie ihn kenne, sie ausgehorcht über ihn, ihren früheren Verlobten. Vielleicht wisse man schon von seinem Hiersein. Die Versuchung, sie wiederzusehen. Sein Wandern vorbei an den beiden gleichförmigen Domkirchen am Gendarmenmarkt. Sah sie noch einmal von fern? Dieses Gesicht, eine Maske aus Wachs und am blauen Hütchen. Und mit der Stadtbahn hinaus nach Pritz, zur Malchiner Straße, einen Jungen mit einem Brief hinaufgeschickt ins Haus, in dem einer wohnen sollte, der Schmeer kannte und dort nicht wohnte. Und nach Adlershof auch, auf der Suche nach Nelte, dem Metallarbeiter, der zu denen gehörte, die 1933 gleich in den Kerker geworfen, halb zu Tode geprügelt und später freigelassen worden waren. Ging zur Straße, in der er gewohnt hatte, war oft dort gewesen. Er kannte die Haustür wieder, stieg die Treppe hinauf, das Namensschild noch da, drückte auf den Klingelknopf. Die Tür wurde geöffnet, die Frau schlug die Hand vor den aufgerissenen Mund, rief flüsternd, schnell weg. Nelte seit Dezember wieder im Zuchthaus. Später noch einmal nach Rummersburg. Scholz verstört, wieder die Mahnung, schnell weg, Schmeer sei gefasst. Doch schien dies alles auch wie ein Umherirren, so war es doch, sagte Henke, eine nach bestimmten Voraussetzungen geregelte Erkundung gewesen. Er hatte Einblick erhalten in das ständig sich verschiebende Gebilde der Partei, in die Verbindungen zwischen den Zellen in Moabit, Neukölln, Charlottenburg, Lichtenberg, Prenzlauer Berg, hatte sich orientiert über die Kontakte mit Hamburg, wo Jakob und Bestlein zu finden waren. War auch in Königsberg gewesen, um sich der Adressen Stahlmanns zu versichern. Ausgerüstet mit den Papieren eines Studenten an der dortigen Universität, war nach Lübeck gefahren, zu einem verabredeten Treff mit dem schwedischen Vertrauensmann, hatte ihm seinen vorläufigen Rapport an die Abschnittsleitung in Stockholm zu übergeben, musste dann wieder in Berlin einsehen, dass es für ihn keine Bleibe mehr in der Hauptstadt gab, dass niemand mehr wagte, ihn aufzunehmen, an jeder sich auf der Flucht befand, nach eigenem Unterschlupf suchte und kehrte auf Anraten Emmerlichs, Hallmeier war verschwunden, nach Lübeck zurück, wo er tagsüber spazieren ging, Kaffee trank in der Bude der schwedischen Seeleute, sich nachts auf Baugrundstücken in Ruinen verbarg wartend auf die Ankunft der Fredmann, die noch einen Umweg über Memel machte, ehe sie mit Wahlström an Bord am Ladekai eintreffen würde. Am Tisch in seinem nicht abschließbaren Zimmer, in dem er Ende Februar, kurz nach seiner Ankunft im Stockholmer Freihafen, untergebracht worden war, richtete der Bevollmächtigte, der seinen eigenen Namen schon fast vergessen hatte, sich auf und lauschte krampfhaft der vom Plärren des Kinds begleiteten Auseinandersetzung in der Küche, im Flur. Doch was er hörte, war nichts anderes als der Jammer über Krankheit und Not. Hilfreich dem Fremden gegenüber konnten die Gastgeber ihr eigenes Leben nicht länger bewältigen. Die Frau als Geschirrwäscherin die Familie versorgend, der Mann nach vierjähriger Haft aus deutschen Gefängnissen entkommen, in seinem Heimatland Schweden als Kommunist verrufen, eben von seiner letzten Anstellung als Schweißer entlassen, stritten nicht miteinander, nur die Verzweiflung war über ihnen zusammengeschlagen. Er presste die Finger noch stärker um den Schädel. Im Qualm zeichnete sich der Rücken des Manns ab, mit den tief eingegrabenen Narben von den Hieben des Ochsenziemers. Beim ersten Gespräch schon hatte er sich vor ihm entblößt. Er war, wie er selbst, Mitte 30, wirkte aber mit den eingefallenen Wangen, der Hohläugigkeit, dem schüttern Haar, um Jahre älter. Die Selbstdarstellung des Leidenden, an dem das langsame Morden, das in Deutschland begonnen hatte, in Schweden weiter betrieben wurde, war ihm peinlich gewesen. Er hatte allzu viele Getretene und Misshandelte gesehen, als dass ihn die Spuren der Foltern an diesem ausgemergelten Leib noch hätten beeindrucken können. Für ihn, der in Moskau jeden Tag das Abführen naher Freunde hat erleben und schweigen müssen zu den Berichten, wie sie zur Strecke gebracht oder zu Denunzianten gemacht worden waren, gehörte das, was Mineur ihm schilderte, zu diesen zahllosen, niedrigsten Verfahren, die er dem Leben selbst als dem Gang eines Gerichts glichen. Irgendjemand hatte irgendeinen Vorteil für sich darin gesehen, den zufällig vorbeikommenden Seemann einzulochen. Es hatte diesen Unbekannten erwischt, weil es nicht einen anderen Unbedeutenden ein paar Sekunden früher erwischt hatte. Er geriet hinein in eine dieser gleichgültig ablaufenden Prozeduren, für die sich nicht einmal der schwedische Seemannspfarrer, der schwedische Konsul, die ordnungsgemäß unterrichtet wurden, interessierten. Einmal einem kleinen Häscher in den Weg gelaufen, war er schon ein Verdächtiger. Einmal in die Zelle geworfen, war er schon ein Angeklagter. Bestimmt hatte er illegale Flugblätter verteilt, politische Propaganda oder Spionage betrieben. Für einen Kommunisten gab es keine Verteidigung mehr. Jeder Versuch, seine Unschuld zu beteuern, hätte wie eine Selbstbezichtigung geklungen. Nebenbei angeheuert, nach langer Arbeitslosigkeit, ohne Formalitäten entlassen, herumtreibend in fremder Hafenstadt, Gerüchten nachlaufend, es läge irgendwo ein Schiff, auf dem ein Platz frei sei, das kennzeichnete ihn als Vagabunden und Roten. Dies war einer, der hatte irgendwas im Blick gehabt, das den Fänger reizte, ihm die Hand auf die Schulter zu hauen. Dies war einer, der konnte der Einkerkerung gar nicht entgehen. Sie stand ihm im verhärmten Gesicht geschrieben. Einmal vor den Richter geführt, war er schon ein Abgeurteilter. Die ihn verhörten, fragten nicht nach Beweismaterial, die ihm in den Bauch traten, die Peitsche mit den Bleikugeln auf ihn niederfahren ließen, erwarteten keine Geständnisse von ihm. Es geschah alles gelangweilt, tief unten. Und es hätte kein Hahn danach gekräht, wenn er dabei verreckt wäre. Und wenn es nicht, auch jetzt wieder, ein paar Arbeiter gegeben hätte, die in Erfahrung gebracht hatten, dass einer der ihren, einer dieser Geschundenen, einer dieser Abgesackten, da in Deutschland, im Lager Fuhlsbüttel saß, hätten sie nicht gewusst, dass das, was dem widerfuhr, auch ihnen widerfahren könnte. Und hätten sie nicht ein Komitee gegründet und Radau gemacht, bis eine sogenannte Angelegenheit heraus wurde und einige Zeitungen sich der Sache annahmen, dann wäre es dem schwedischen Botschafter, diesem Richard in Berlin, erspart geblieben, sich ins Zuchthaus Kammerberg bei Bremen zu begeben, in das der Gefangene inzwischen eingeliefert worden war. Und wie seit jeher der Herr mit seinem Untergebenen umging, sprach er das auf dem Zellenboden liegende Menschenbündel an, man könne jetzt aufstehen, man sei jetzt frei, man könne nach Hause fahren, gute Reise und so weiter. Und er kam noch Lebende, dem die Zähne im Mund zerschlagen worden und verfault waren, erhob sich schwankend, und ebenso von ungefähr, wie er in den Käfig hineingestoßen worden war, wurde er hinausgestoßen, in einen Zug gesetzt und in die Heimat geschickt. Von einer Entschädigung war natürlich nicht die Rede. Er wurde nicht rehabilitiert, sondern begnadigt. Er kam zurück als entlassener Verbrecher. So einer wie er hatte nichts zu verlangen, hatte sich still zu verhalten. Und nachdem seine Freunde ihm einen feierlichen Empfang bereitet hatten, traten die Institutionen ein und fuhren damit fort, ihn, jetzt nicht mit Peitsche und Einzelhaft, sondern auf gemütliche, bürokratische Weise zugrunde zu richten, durch Entzug von Arbeitslosenunterstützung, Krankenfürsorge, Lebensmittelkarten, durch Eintragung auf die schwarze Liste der Arbeitgeber, durch polizeiliche Überwachung, Anforderung von Steuerschulden, die mehr als ein halbes Jahrzehnt zurücklagen, nur um ihn aufs Neue in den Dreck zu zwingen, aus dem er durch die Anstrengung einiger Arbeiter herausgeholt worden war. Dem Zuhörer waren die Stunden im Hotel Lux, wo sie Flieg, Remmele, Eberlein abholten, näher gewesen als dieses Beieinanderstehen an der offenen Tür. Mehrmals schon hatte er gleichsam Anlauf genommen, um sich an seinen Schreibtisch zu begeben. Mineur aber setzte seinen Bericht fort und widerwillig gab er Mitgefühl vor. Weniger um des Sprechenden willen, als um ein wenig Aufschluss zu erhalten über die Zustände im schwedischen Volksheim. Mit seinen zerrütteten Nerven wäre der ehemalige Zuchthäusler ohne dies an keinem Arbeitsplatz vorgelassen worden. Die Abgeordneten seiner Partei, nach Kriegsausbruch selber herabgewürdigt und ohne Einfluss, konnten ihm nicht die Hilfe vermitteln, die er brauchte. Die kurze Aufmerksamkeit, die ihm bei seiner Rückkehr entgegengebracht worden war, hatte sich längst verflüchtigt. Für die Zeitungen gab er nichts mehr her. Im kalten ersten Kriegswinter musste er unter den Brücken nächtigen, zwischen den Stapeln von Brennholz, bis er im Parteilokal, dem Zusammenbruch nah, die Genossin traf, die ihn bei sich aufnahm. Wieder diese Übereinstimmung zwischen denen, die aus den gleichen Tiefen kamen. Nur hier war das Verständnis zu finden für das Elend des anderen. Da habe er zumindest ausruhen können, hatte der Gast gesagt. Remmele, Mitglied des Politbüros, hatte den Verstand verloren im Lager. Einem, der von der Gründung der Arbeiterräte an zur Partei gehört hatte, waren die Bahnen des Denkens zerhämmert worden. Ebenso hatte Flieg, organisatorischer Sekretär des Zentralkomitees, untergehen müssen, und beseitigt worden war auch Eberlein, Gefährte Luxemburgs, Teilnehmer am ersten Kongress der Komintern. Er gedachte des frühen Morgens, als sie den Schwerkranken aus seinem Zimmer geschleppt und zu den zermürbenden Verhören gebracht hatten, wo sich diese früheren Mitkämpfer, zu denen auch Neumann, Schulte, Schubert, Münzenberg traten, durchfuhr ihn ein Schrecken. Besessen vom Gedanken, für die Integrität der Partei zu sorgen, hatte er sie zu Abweichlern, Sektierern, Opportunisten abgestempelt und zu ihrer Liquidierung beigetragen. In welch ein System hatte er sich, ohne es selbst zu merken, treiben lassen, dachte er, und fragte sich, ob er noch ein Recht habe, Dittbender, der während des Reichstagsbrandprozesses allen Torturen standgehalten hatte, anzulasten, dass auch er zum Spitzel, Verleumder, Verräter geworden war, um dann doch noch erschossen zu werden. Ihm, wäre er geblieben, wäre das Gleiche widerfahren. Dessen war er gewiss. Denn Feinde hatte er genug, die, wie er, nur nach dem Rechten sehen wollten in der Partei und wie er die Karrieristen angegriffen hatte, so hätten andere allen Grund, dachte er, ihm eine Schuld anzulasten, die nur mit dem Tod gesühnt werden könnte. Jetzt half es ihm nichts, dass er sich sagte, er habe dies nicht gewollt. Er habe nur in der Zeit der tödlichen Gefahr für die Partei die Kurzsichtigen, die Ungehorsamen zur Verantwortung ziehen, zur Selbstkritik aufrufen wollen, obwohl ihm doch die Konsequenzen auch nur der geringsten Aussage bekannt gewesen waren. Welch andere Umschulung als jene, an der er und seinesgleichen zerbrechen mussten, hatte hingegen Mineur mitmachen dürfen. Er hatte da oben, an der Fatzburgsgatta, überm Söderbahnhof, in der alten Fabrik einen Schweißerkurs besucht und endlich doch eine Arbeit gefunden, in einer Werkstatt an der Jungfrugatta, wo Aggregate zum Holzkohlenantrieb für Automobile hergestellt wurden. Er, der Beauftragte der deutschen Partei, soeben angekommen, unter dem Namen Svensson, hatte nur etwas Ermutigendes gemurmelt.